kleine Sternlein fällt, denk ich an dich und seh vor mir dein liebes Bild. Und ich wünsche mir ein bisschen Glück mit dir, denn wenn ein Sternlein fällt, wird jeder Wunsch erfüllt. Ach, ich habe an meinem Fenster so manche Nacht verbracht und voll Sehnsucht schaut ich hinauf zu der goldenen Pracht. Wenn vom Himmel zählt ein kleines Sternlein fällt, dann wünsch ich mir ein bisschen glücklich sein mit dir.